Hallo, na, ihr seid auch wieder gespannt, was es heute auf die Ohren gibt. Ja. Da kann ich euch sagen, es gibt endlich wieder mal Berlin-Bezug und ein paar Filmtipps. Ja. Und sonst nichts. Und Witze. Aber sonst nichts. Na doch, wir reden über Marx seine Scheide. Du bist so doof, wie Russland groß ist. Das ist unfassbar. Helfe dich nicht. Lasst euch überraschen. Jetzt viel Spaß mit Folge 77 vom Berlin-Podcast. Tschüss. Und immer der Nase nach. Oh. Hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer ein Podcast von drei waschechten Berlinern aus der Hauptstadt. Nicht nur für Berliner. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der euch und uns die Packungsbeilage, den Arzt und den Apotheker spart. Hier ist René, hi. Ja, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten und herzlich willkommen heute am 12.01. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr auf die Uhr schaut, habt ihr wahrscheinlich ein völlig anderes Datum da. Und auch nicht aus dieser Zeit und heute wieder mit dabei, Marc. Hallo Marc. Hallo. Zeitlos. Bin schon dran? Hallo. Bin ich auf Sendung? Ja. Na, dann sag ich einfach mal, du bist schon dran. Warte. Ich hab's mir noch überlegt. Ach ja, richtig. Tag. Das gilt natürlich geht nicht nur an René. Vielen Dank für die nette Begrüßung, sondern auch an Stefan. Hallo, schön, dass du die Zeit wieder gefunden hast, heute mit dabei zu sein. Wir sind begeistert. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch euch da draußen, liebe Hörer. Euch. Euch gilt auch dieses kleine Tag. Und damit würde ich sagen, starten wir sofort los. Wir haben viel vor. Yeah. Ja, und da würde ich doch mal einfach mal so ein Stimmungsbild von euch reinholen gleich am Anfang. Wie sieht's denn aus? Wie geht's euch? Was gibt's Neues? Wie seid ihr ins Jahr gestartet? Omikronisiert. Wer will anfangen? Absolut omikronisiert. Omikronisiert? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. So? Man hat so das Gefühl, man ist irgendwie um Monate zurückgeworfen. Man fühlt sich so ein bisschen wie März 2020. Und jetzt haben wir eigentlich schon Januar 2022. Omikron kommt, die neue Corona-Variante. Und man hat seine Impfung und man ist geboostert. Die ist auch schon da, die kommt doch nicht. Genau, die Impfung kam, die ging auch wieder. Und jetzt ist man geboostert und trotzdem ist man überall eingeschränkt. Und man traut sich gar nicht mehr irgendwo hin. Hinzugehen. Also die einen sagen, jetzt bin ich geboostert, die haben mir versprochen, jetzt geht das alles, also schränke ich mich ja auch nicht groß ein und gehe überall dahin, wo ich darf. Mhm. Und andere Leute, die etwas vorsichtiger sind wie ich, die nämlich um Gottes Willen tunlichst vermeiden wollen, sich zu infizieren mit Corona, weil sie Long-Covid fürchten, die ziehen sich dann natürlich wieder etwas zurück und verpassen sich selber so einen kleinen Lockdown zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr es damit haltet, aber ich bin wieder mal etwas verunsichert. Ja, ich habe mich an die Situation gewöhnt. Wann musstet ihr zuletzt mal euren Impfpass, euren digitalen vorzeigen? Gestern. Echt? Wo denn? Ich wollte irgendwo rein. Geschäft oder Restaurant. Hört deine Freundin zu? Sag mal, Stefan. Continence bitte, ja. So entstehen Gerüchte. War doch eine gute Vorlage. Oh, genau. Hört nur alle den Berlin-Podcast mit Marc, dem schlimmen Finger. Du. Reißt euch mal zusammen. Ja. Genau. Okay. Nein. Nee, und du, Stefan, also, du musst ja garantiert beim Volleyball letztes Mal deinen Impfpass vorzeigen, ne? Ja. Und da war jetzt Pause, aber jetzt geht's los. Ja. Und ehrlich gesagt habe ich heute überlegt, also wir sind ja auch auf der anderen Seite, das heißt, wir kontrollieren ja auch die Impfpässe der Leute. Wie weist man eigentlich den Booster nach? Na, wird der nicht eingetragen? Ja, klar. Ja, aber in der digitalen App heißt es doch nur, du bist vollständig geimpft. So. Na, du müsstest ja eigentlich in die Details gehen und nach unten scrollen zu den Impfungen, was man ja eigentlich gar nicht soll. Soll man nicht? So, Marc, hat eine Lösung. Wieso soll man denn nicht? Sowas aus? Ja. Aha. Lifehack, weil das sensible Daten sein könnten. Diese QR-Codes könnten sensible Daten sein. Und deswegen sollen wir da nicht nach unten scrollen. Der QR-Code nicht. Du musst auf den Code klicken und dann siehst du ja die einzelnen Impfungen aufgelistet. Und die werden auch durch QR-Codes gekennzeichnet oder dargestellt. Bei mir aber zumindest in der Corona-Warn-App. Da steht aber nicht, ob das ein Booster ist. Steht naja, da stehen, stehen drei QR-Codes drin. Bei mir steht nur einer drin und ich bin voll geimpft. Mhm. Oh, jetzt hast du dich verraten, René. Ich bin nur Superkräfte. Ich habe eine Befreiung. Also es wird noch ein spannendes Thema. Ich habe schon ein bisschen gegoogelt. Also ich hoffe, die Impf-Apps kommen da ein bisschen hinterher. Aber die sagen, das ist Datenschutz. Deswegen geht das aktuell nicht. Und René, ein gemeinsamer Wegbegleiter in unserer Ausbildung, der hat mir heute geschrieben, dass er Corona-positiv ist. Positiver Schnelltest, positiver PCR-Test. Ihm geht's entsprechend gut. Die Nächte sind unterschiedlich, hat er gesagt. Und er hat noch dazu gesagt, er hat drei Impfungen eigentlich bis jetzt schon. Und ja, ein gutes Beispiel, dass es wirklich keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Aber das wissen wir. Zwei Anekdoten. Zum einen eine Arbeitskollegin von mir, die ist einmal geimpft, die ist ein zweites Mal geimpft. Ich glaube, die ist sogar geboostert. Und die hat jetzt zum dritten Mal Corona gekriegt. Die Arme. Gibt es da Punkte für? Nee. Ist schon traurig, ja? Ist eher Geigenhumor eigentlich. Tja, ist schon komisch, wie das Leben so spielt. Aber ihr geht's gut, hoffentlich, entsprechend. Soweit ich das bisher in Erfahrung bringen konnte, habe jetzt da nicht weiter nachgehakt, weil ich mir dachte, die ist schon gestraft genug, da musst du nicht noch nachbohren. Aber wenn sie wieder soweit ist und wieder feste Nahrung zu sich nehmen kann, nein, Spaß, dann werde ich das natürlich en Detail in Erfahrung bringen, weil man fragt sich ja auch, wie kann es dazu kommen? Aber gut, keine Regel ohne Ausnahme, das wissen wir ja auch. Und Anekdote Nummer zwei, das habe ich auch schon mal vor geraumer Zeit irgendwie erwähnt, dass bei mir nichts angeschlagen hat. Ich habe die erste Impfung gekriegt und dachte so, okay, tut ja so ein bisschen der Arm wieder, so ein bisschen wie bei der Grippeimpfung. Aber so die typischen Impfsymptome blieben bei mir gänzlich aus. Es kam Impfung Nummer zwei, dasselbe Spiel. Moment, René. Es kam Impfung Nummer drei, genannt die Boosterimpfung, und die boosterte sich schön einweg, aber ich merkte wieder nichts. Und jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich ganz gerne nochmal meiner Hausärztin konsultieren möchte, um mal zu fragen, können Sie da mal bitte so einen Antikörpertest machen? Ich will mal wissen, ob mein Körper da überhaupt entsprechend drauf reagiert. Oder ob ich einer dieser wenigen Personen bin, da kannst du impfen, so viel wie du lustig bist, der Körper hat keinen Bock drauf und passiert einfach nichts. Placebo-Gruppe. Das, genau. Also das wäre natürlich eine bodenlose Frechheit. Ein Hammer. Ich habe dafür bezahlt, ich möchte auch das volle Programm haben. Ja, so ist es. Guck noch mal genau in deinen Impfausweis. Also bei meinen ganzen Impfungen, die ich hatte, ist auch nichts gewesen. Also ich hatte bis auf einen dicken tauben Arm. Hatte du weißt ja, bloß eine. Ja, aber das ist ja noch voll im Rahmen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Du musst ja auch noch beitreten, Marc, oder? Ich wurde ein ganzes Mal geimpft. Ich habe auch zum Arzt gesagt, machen Sie langsam, ich möchte es genießen. Natürlich. Ja, mich hat's mal wieder voll erwischt, also ganz anders als bei euch, beide Impfungen haben voll reingehauen mit Schüttelfrost, Husten, Fieber, alles, also 3 Tage ging's danach schlecht, aber nicht so, dass man jetzt irgendwie im Bett liegen musste oder so. Und wie Wunder, am 4. Tag war, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist total krass eigentlich. Einerseits bedauerlich und mitleidheischend, geradezu mitleiderregend. Es tut mir natürlich sehr leid, dass dein Körper so heftig reagiert hat. Auf der anderen Seite kannst du dir eben dadurch sicher sein, oh ja, da ist tatsächlich etwas passiert. Und das fehlt mir einfach. Genau. Das ist vermutlich Jammern auf höchstem Niveau, aber ich muss es einfach ärztlich abklären lassen. Das geht so nicht. Und ich kann dir das sagen, ich habe es abklären lassen, mein Antikörpertest war im unteren Bereich, aber laut WHO-Skala wie haben sie es genannt, muss ich mal auf meinen Zettel gucken. Innerhalb normaler Parameter. Positiv, im positiven Bereich, genau. Ich würde ganz gerne wissen, was du dafür bezahlst. Also es gibt ja unterschiedliche Antikörpertests, und ich habe meinen nicht beim Arzt gemacht. Beim Arzt kostet der, glaube ich, so 20 bis 30 Euro. Auf dem freien Markt schwanken die Preise und ich habe 50 Euro. In Tschechien. 50 Euro auf dem freien Markt? Das klingt so, als ob du in Görli gefahren bist. Nein, du musst einfach mal im, ja, da gibt's ja auch Spritzen im Test bestimmt, ne? Nee, du musst einfach mal ein bisschen googeln, oder ich kann dir auch den Anbieter geben, den ich ausgewählt habe. Das war schon mein zweiter Antikörpertest. Nö, das war mein zweiter Antikörpertest. Der erste war vor der ersten Impfung und der war bei 0, was ja sehr gut ist. No? Ja, coole Nummer. Also ich bin damit auch sozusagen oder jemand, der kein Corona hatte, sagen wir es mal so. Ich bin noch so ein bisschen überfordert mit der Geschichte, weil ich nicht weiß, ob ich da wirklich jetzt zu meiner Hausärztin gehen kann und felsenfest davon überzeugt, da einfach die fragen. Wird das einfach schon machen und die kann das machen, oder ob man da bestimmte Stellen aufsuchen muss. Also ich habe gehört, das kann man bei den Hausärzten machen. Okay. Ich kann dir aber nicht sagen, ob man das selber bezahlen muss oder ob es die Krankenkasse übernimmt. Naja, du wirst es ja auch selbst bezahlt haben. Okay, du hast es auf dem freien Markt gekauft, ja. Was auch immer das bedeutet. Ich möchte dich da nicht weiter in die Ecke treiben. Ich habe es, sagen wir so, ich habe es im Internet gekauft. Dann habe ich das Kit per Post zugestanden bekommen, musste mir Blut abnehmen. Da könnten viele schon scheitern, und dann habe ich es wieder hingeschickt. Oh, der René. Das klingt sehr gruselig. Du staunst. Wenn ihr auf den Portalen von diesen Anbietern schaut, da gibt es ja noch ganz andere Tests. Da gibt es alles Mögliche in Sachen Gesundheit. Also einfach mal schlau machen. Mhm. Da kannst du alles Mögliche testen bei dir. Sämtliche Werte. Omega-3, weiß ich, Vitamin D3 und sonst was. Also da staunt man, womit man Geld verdienen kann. Und man kann Geld verdienen damit. Cool. Wollen wir da ein Geschäft aufmachen? Ja. Für ungewöhnliche Tests? Ich würde gern reich und berühmt in 5 Minuten werden. Da muss doch was machbar sein. Ja, deswegen bist du doch hier, oder? Ja, zum Spaß nicht. So viel ist mal sicher. Ach so. Aber Stefan, Spaß. Stefan ist unsere Testabteilung. Der testet die ganzen Tests durch. Genau. Der Test. Ja, genau. Ja. Marc, apropos Spaß. Was haben wir denn apropos Spaß? Einer unserer Hörer hat offensichtlich wieder Spaß gehabt. Ich bin mich jetzt hier mal im Sendeablauf am Raufgucken tun, und da steht: Der Gordon, der joggt nicht. Stefan, was gibt's denn da für Hintergrundinformationen? Genau. Ich habe Feedback von Gordon bekommen. Ihr kennt ja Gordon mittlerweile. Es ist wirklich ein Hörer von uns. Ja, dann erstmal Applaus für Gordon, ganz kurz. Genau, Applaus für den Gordon. Applaus. Ich habe ja fälschlicherweise gesagt, dass der Gordon unseren Podcast immer beim Joggen hört. Aber er hat mich nochmal korrigiert. Er musste schmunzeln darüber, hat er gesagt. Spazieren geht, der hört doch mal richtig zu. Genau, er geht spazieren, weil beim Joggen kann er sich nicht auf den Podcast konzentrieren. Weil René immer so schnell redet. Nein, das hat er nicht gesagt. Und also da nochmal kleine Korrektur. Und natürlich trotzdem vielen Dank, Gordon, dass wir dich sozusagen beim Laufen, beim Spazierengehen begleiten durften. Aber mit dem Joggen, das ist gar nicht so falsch. An dieser Stelle liebe Grüße an den Ronny, weil von dem weiß ich, dass er den Podcast beim Joggen hört. Und an dieser Stelle möchten wir ihn ganz kurz motivieren. Ronny, Gib Gas, ein bisschen das Tempo runter. Wir müssen im Takt treten. Ein bisschen langsamer werden. Ne? Jetzt ein bisschen Energie sammeln. Und Vorsicht, jetzt, Straße. Jetzt durchsprinten. Richtig ziehen. Die restliche Stunde des Podcasts im Sprint. Go, Ronny. No. Und jetzt rechts rum. Achtung, rechts, habe ich gesagt. Gut. Achtung, E-Bike auf dem Fußweg. Was macht ihr eigentlich so beim Podcast hören? Also wir wissen es ja, was wir gegenseitig tun. Wir gucken uns hier an. Aber was macht ihr denn eigentlich beim Podcast hören? Könnt ihr euch ja mal melden. Das ist sehr interessant. Die Leute sollen sich melden. Also einfach nur den Arm heben, das kriegen wir nicht mit. Also sollten wir ihnen sagen, wie sie mit uns Kontakt aufnehmen. Aber vielleicht zur Anregung noch. Ich weiß von einem Hörer aus unserer Vergangenheit, der hat tatsächlich mal mit Besuch auf der Couch gesessen und hat über die Stereoanlage, wie auch immer das technisch machbar ist, unseren Podcast gehört mit seinem Besuch auf der Couch sitzend. Ja, das ist ja heutzutage noch einfacher. Auch mal eine Empfehlung. Da lief wohl offensichtlich nichts im Fernsehen, was? Ja, wahrscheinlich. Nee, ich würde sagen, wir haben einfach gegen das Fernsehen gewonnen. Oder so, ja. Also, wenn ihr uns Bescheid geben wollt oder mal erzählen wollt, wie ihr den Podcast hört, auf welche Art und Weise, würde uns echt interessieren, dann nehmt auf jeden Fall Kontakt mit uns auf. Ja, holt euch schon mal Zettel und Stift, denn die Kontaktmöglichkeiten gibt es in Kürze hier in diesem Podcast. Wir haben noch ein anderes Thema, oder, Marc? Was denn? Marc guckt mich fragend an, was soll das? Ich bin durch, ich dachte, wir machen jetzt Feierabend. Ach so, okay. Corona ist gelaufen, dann kannst du dich schon mal verabschieden, Marc. Ich mache jetzt mit Stefan Corona-frei weiter. Alles klar, okay. Genau. Ja, nein, Marc hatte ein interessantes persönliches Thema hier in die Liste geschrieben. Und da wollte ich mehr drüber wissen, weil ich auch Leute kenne, die das gleiche Problem haben. Aha, okay. Die juckt's in der Nase. Kann genau. Sein? Nein, so ist es natürlich nicht. Die Andeutung braucht unbedingt Auflösung, damit es nicht in die falsche Ecke gezogen wird. Oh ja. Genau. Leg den Geldschein weg, bitte. Also, genau. Es geht hier nicht um Drogenmissbrauch in Form von pudrig-pulverigem Puderpulver, meistens weiß. Und hier geht es auch nicht darum, irgendwie ein Songzitat von dem Fantastischen Vier zu bringen, welches da lautet, mein Bruder sagte, hätte ich die Nase voll, denn der Schnee in diesem Jahr, der wäre mal richtig toll. Nein, es begab sich zu der Zeit, dass ich vor einigen Monaten festgestellt habe, ich kriege irgendwie immer schwerer Luft durch die Nase. Also es äußert sich einfach so, dass du das Gefühl hast, ja, du hast sowas wie so einen leichten Schnupfen und der geht einfach nicht mehr weg. Also die Nase ist ständig irgendwie, innen drin sind die Schleimhäute so ein bisschen angeschwollen und ständig muss man sich schneuzen. Das ist jetzt nicht so, dass sie ständig läuft oder so, ja, aber immer so, als ob sich ein Schnupfen andeutet. Das Gefühl sollte eigentlich allen geläufig sein. Und das hat sich dann, das ist irgendwie im Laufe der Zeit nicht besser geworden. Und dann habe ich irgendwann vermutet, naja, möglicherweise habe ich ja Nasenpolypen. Ja, also es gibt verschiedene Ursachen dafür, warum man irgendwie keine Luft kriegt und warum die Schleimhäute irgendwie anschwellen. Vielleicht habe ich ja tatsächlich irgendwie latenten Schnupfen oder was weiß ich, Corona, sonst irgendwas. Aber diese Polypengeschichte wollte mir nicht aus dem Kopf gehen. Und jetzt war ich dann, ich habe das schon Freunden und Bekannten erzählt, die haben mich ausgelacht. Ja, ja, komm, Polypen, lass mal gut sein. Aber das ist gar nicht so Freunde. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Und viele Leute haben damit zu tun. Es ist gar nicht so blöd, das mal abchecken zu lassen. Also bei mir war es so, ich bin ja zu meiner, ich bin nicht zu meiner Hausärztin gegangen, sondern ich bin direkt zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, so einer Hals-Nasen-Ohren-Ärztin. Und die hat nur einmal kurz geguckt und hat gesagt, alles klar. Also, ach du Scheiße, hat sie. Genau, nicht nur, dass da Polypen sind, sondern, und das ist noch viel häufiger, eine extrem schiefe Nasenscheidewand. Die kann auch alleine schon dafür sorgen, dass man irgendwie schlechter Luft kriegt. So, ich habe jetzt so in die Vollen gegriffen und habe eben beides und werde jetzt daraufhin behandelt. Und das ist alles nicht schlimm, aber wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann ist das schon, es braucht ein bisschen Überwindung. Oder könnte einer von euch beiden aus seinem reichen Erfahrungsschatz berichten, wenn es um das Thema Nasendusche geht? Ja, Nasendusche, auf jeden Fall. Ich wollte erst mal sagen, herzlichen Glückwunsch zur Nasen-OP. Ich habe noch keine gehabt. Nee, schon mal im Vorfeld. Herzlichen Glückwunsch zu dem bevorstehenden Eingriff. Ich habe auch eine Frage, bevor ich die Nasenduschenfrage beantworte. Sind denn Polypen schlimm? Also was genau muss man sich unter Polypen vorstellen? Weil aus dem Biologieunterricht hat man ja noch diese kleinen Lebewesen in Erinnerung, die, glaube ich, im Meer leben oder wo leben genau. die? Genau, und die dann, ja, richtig, im Meer und die werden dann, die schließen sich zu Quallen zusammen. Aber die hast du ja nicht. Du hast ja. Ich habe keine Quallen in der Nase. Noch nicht. Dafür das sind heißt, es noch was nicht ist, genug Polypen. Was sind Polypen? Ist das jetzt ein Hautauswuchs, der dann Falten schlägt und die Nase dicht macht? Oder? Ganz genau. Es ist eine Geschwulst ist. Genau, eine Wucherung. Also die Nasenschleimhäute, die bilden irgendwie so Wucherung. Man muss sich das optisch so vorstellen, als ob einem da so Stalagmiten, also Stalagmiten, glaube ich, sind das, die von der Decke hängen. Und da habe ich eben so Tropfen, so Schleimtropfen in der Nase, also die Nasenschleimhaut selber. Zur Erinnerung, Stalaktiten hängen, kommt von Stalaktiten, also das ist so die Edelsbrücke. Es ist politisch mit Sicherheit nicht korrekt, aber okay, also Stalaktiten, die hängen. Genau. Und ich habe da eben Stalaktiten irgendwie in der Nase, in Form von Schleim, Haut. Also jetzt kommen unseren Hörerinnen und Hörern natürlich wahrscheinlich diverse Fragen, die man natürlich jetzt nicht live beantworten kann. Aber dann versuche ich mal ein bisschen nachzufragen, Marc, wie sieht es denn generell aus, also krankheitstechnisch? Du musst jetzt nicht zu viele Details sagen, aber hast du vielleicht viele Erkältungskrankheiten in deinem Leben durchgemacht oder vielleicht mit viel Staub oder irgendwie sowas in die Richtung zu tun gehabt? Rauchst du vielleicht? Vielleicht hat es ja auch was damit zu tun. Also keine häufigen Erkältungskrankheiten. Und die HNO-Ärztin hat mich sofort nach Allergien befragt. Da sind wir bei dem Hausstaub-Thema. Hausstaub und Hausstaubmilben, da sind ja sehr viele Leute gegen allergisch. Und es gibt bei mir nichts, wogegen ich allergisch bin, wissentlich zumindest. Und sie hat mir nahegelegt, da mal einen Allergietest machen zu lassen. Das ist etwas, was sie leider nicht macht. Das heißt, da muss ich dann wieder von Pontius zu Pilates rennen und gucken, dass ich das irgendwie noch mache. Aber in Behandlung bin ich trotzdem schon. Und die Sache mit dem Rauchen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, ich rauche noch. Aber du hörst ja jetzt bald auf. Nasendusche. Ja. Ja, cool. Also Nasendusche, ich habe im Internet mal ein Video gesehen, total witzig. Ich glaube, wir haben uns das auch mal bei einer so einer Gameshow, die wir jetzt zusammen gemacht haben, übers Internet mit unseren Hörern, hatte ich das, glaube ich, auch mal gezeigt, wie sich eine Frau so eine, also Werbevideo für so eine Nasenduschen und das, ja, es war herrlich. Die hat so mit ernstem Gesicht, dann hält die sich das Kännchen an die Nase, dreht den Kopf und dann läuft aus dem anderen Nasenloch halt Wasser raus, was ja an sich schon total abgefahren ist. Und ja, ich habe das tatsächlich auch gemacht, weil ich bin kein Freund von Nasenspray oder anderen Medikamenten und habe deswegen natürlich versucht auf nicht medikamentöse Art und Weise die Nase freizukriegen und da kommt man an der Nasendusche nicht vorbei. Ich hatte so ein Porzellankännchen. Also es gibt ja die Variante mit so Plastikkannen, wo man pumpt. Es gibt so Plastikkannen, die mit Unterdruck funktionieren. Ich hatte ein Porzellankännchen und das fühlt sich erst komisch an. So Wasser durch die Nase laufen lassen, man kennt es ja aus dem Schwimmunterricht, aber wenn man da erstmal Routine drin hat, dann ist das eigentlich, dann ist das wie aufs Klo gehen. Ach, genau. Also alle, die jetzt sagen, also Nasendusche ist Nasenspülung, ne, letztendlich kann man auch sagen. Und wenn du jetzt gerade sagst, es ist eklig und ungewohnt, du kannst ja morgen mal deine Nasenspülung ohne das Salz machen. Dann weißt du, was eklig ist und wie es sich anfühlt, wenn die Nase brennt innen drin. Wenn man es ohne Salz macht, dann brennt's? Ja, Quatsch. Brennt's richtig. Machen wir einfach nur Wasser, also warmes Wasser durch die Nase. Ja. Mit Karacho. Ja, machen wir. Mit Karacho. Ja, wenn ich irgendwas mit Karacho mache, dann brennt's auf jeden Fall. Aber den Punkt verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich hätte gedacht, dass das Salz eben eher dazu beitragen könnte, dass irgendwas brennt. Aber wenn ich einfach nur Leitungswasser nehme. Bei dem Salz redet man sich ja dann ein, dass das gerade die Wirkung erzielt, die man haben will. Also ich glaube. Also zumindest auch, ja, mit dem Salz finde ich überhaupt nicht tragisch, obwohl das eigentlich zum Brennen führen müsste. Ja. Mit normalem Wasser habe ich es noch nicht getan. Nee, also ich bin ja auch ein Befürworter der Nasenspülung, definitiv. Ich mache das regelmäßig, vorbeugend und natürlich auch, wenn es mich mal erwischt hat. Ich habe ja auch viel mit Nebenhöhlenerkrankungen zu tun. Und Nasenspülungen sind eigentlich ein super Allheilmittel, weil das Salz wirkt halt auch, wie sagt man, abschwillend, ne? Also wofür man letztendlich auch die Nasentropfen nimmt. Das ist super angenehm. Und das Salz hat halt diese ja, spezielle Wirkung, ne? Diese natürliche Wirkung. Und dient halt dazu, die Nase frei zu machen, die Schleimhäute zu spülen, zu säubern, von Schmutz zu befreien und man kann danach super durchatmen. Also kann ich nur empfehlen. Oder wer schon mal im Meer baden war, im Salzwasser, einfach mal durch die Nase ziehen. Unterwasser mal die durch die Nase. Oder ihr könnt das auch im Meersalz, im Meerwasserpool machen. Geht auch. Einfach wenn ihr einen habt. Im normalen Pool übrigens, wenn ihr müsst ins Kinderbecken gehen, da ist das Wasser auch sehr mineralhaltig, da kann man dann auch einmal durch die Nase ziehen. Ja. Genau. Ich habe noch einen anderen Tipp, also ihr wisst ja sicherlich, wie unangenehm das ist, wenn die Nase zugeschwollen ist und man, Marc hat es ja beschrieben, keine Luft bekommt. Was ich festgestellt habe, was hilft, ist Kälte. Also wenn ich das mal habe, dass meine Nase irgendwie so dicht und trocken ist, dann mache ich die irgendwie kalt und dazu scheinen sich die Schleimhäute zusammenzuziehen, wodurch die Nase dann automatisch frei ist. Wie machst denn du die kalt? Ein kaltes Wasser halten oder so. Ich nehme die so, guck mal, Stefan, so hier. So nehme ich die, dann habe ich die zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Ja, das erinnert und dann mich an meine Kindheit. Wasser. Hab deine Nase. Gib die wieder her. Ja, weiß ich nicht. Halte ich jetzt medizinisch und wissenschaftlich. Man kann es mal probieren, ja. Aber Marc, ich empfehle dir die Nasenspülung und gerne weise ich dich da auch oder leite ich dich da an, wenn du das. Das können wir mal alle zu dritt zusammen machen. Stefan, was auch gut ist, ja. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Einfach mal, weil man merkt, oh, irgendwie die Nase ist irgendwie zu. Einfach mal Nase zuhalten und kräftig pusten. Oh, ist kein Witz. Nein. Doch. Mach das nicht, da kann das Trommelfell platzen. Mach das nicht. Ist ein Trugschluss. Doch, wenn du es stark genug machst. Natürlich kann das platzen. Hat mir sogar eine Ärztin empfohlen. Da die hat doch keine Ahnung. Das war eine Ohrenärztin, ne? Die hat. War eine Frauenärztin, ja. Die hatte gerade den Kurs gemacht, Trommelfell nähen. Nein. Du, das mache ich regelmäßig, das hilft, ja, Achtung. Echt? Nein, hör auf, Stefan. Mach das nicht. Oh, jetzt bluten wieder seine Ohren, verdammt. Ja, toll. Okay, bevor es hier irgendwie zu sehr abdriftet, übernehme ich mal wieder das Router. Also. Genau. Also, was steht jetzt bei dir an? Sozusagen? Ich sagte, ich übernehme das Ruder. Also, erstmal, Stefan, vielen Dank für das Angebot, aber dafür ist es natürlich viel zu spät. Das mache ich jetzt schon seit über einer Woche und ich bin da ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig damit warm geworden. Also es funktioniert immer noch nicht so richtig gut mit der Nasenspülung. Es macht auch einen signifikanten Unterschied, ob ich von rechts nach links oder von links nach rechts spüle. Ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich irgendwie morgens immer von links nach rechts und abends von rechts nach links, weil ich mir denke, wenn du es immer nur von der einen zur anderen Seite machst, vielleicht wird da irgendwas ausgespart, dass es nicht richtig funktioniert. Wie keine Ahnung. Wie machst du deine Nasenspülung? Ruhe bitte. Auf jeden Fall ich bin zumindest schon mal schneller geworden, aber so richtig angenehm ist es immer noch nicht. Und es ist völlig egal, ob ich warmes oder kühles Wasser nehme. Das mit dem Salz mache ich natürlich irgendwie immer da rein. Jetzt natürlich werde ich noch mehr darauf achten, dass ich das Salz nehme. Jetzt, wo du gesagt hast, wenn du das Salz weglässt und einfach nur Wasser nimmst, dann fängt das an zu brennen etc. Kann ich mir zwar überhaupt nicht vorstellen, aber ich will dir ja glauben. Na jedenfalls, bei mir stellt sich das dummerweise auch so dar, dass ich setze diesen Plastikkübel an der an dem einen Nasenloch an. Hat man da so einen Wurmfortsatz, den führt man in die Nase ein. Und von oben soll, genau, oben hat man einen, am oberen Ende des zylindrischen Wasserbehälters, hat man ein Loch, das hält man zu, damit das Wasser da nicht rausläuft, dann setzt man das an die Nase an, dann öffnet man oben dieses Loch, dann kann Luft nachkommen und dann wird durch die Schwerkraft irgendwie das Wasser an die Nase geblasen und kommt dann beim anderen Nasenloch wieder raus. Und das sollte eigentlich in einem Schwung so durchgehen. Das passiert bei mir nicht, das könnte jetzt durch die Polypen sein, durch die geschwollenen Schleimhäute, keine Ahnung. Auf jeden Fall zumindest immer den letzten Poeng muss ich dann tatsächlich immer durchdrücken. Ja, also man hält dann das Luftloch wieder zu und muss dann diese ganze Plastikflasche drücken, das heißt ein bisschen Überdruck aufbauen, den letzten Rest da in die Nase irgendwie reinzupumpen. Und spätestens da passiert es mir tatsächlich, vermutlich aufgrund noch mangelhafter Technik meinerseits, dass tatsächlich etwas zu weit nach oben fließt, dass es schon hinten beim Gaumensegel ankommt. Das ist der Bereich, wo die Nase hinten in den Rachen mündet. Und da beginnt man dann dieses Salzige schon zu schmecken. Quasi, ja. Man schmeckt ja offensichtlich nicht nur mit der Zunge. Das ist auf jeden Fall äußerst unangenehm. Ich hasse das. Und jetzt, Stefan, kannst du gerne nochmal deinen Senf dazu tun und mir sagen, wie ich es besser mache. Ja, finde ich total spannend, ehrlich gesagt. Also eine Sache mache ich anders, und zwar bei einer Nasenspülung beide Nasenlöcher regelmäßig, also gleichmäßig. Ne? Einmal auf der Seite, einmal auf der anderen Seite. Das funktioniert gut. Und dann immer im Wechsel. So hast du die wirklich komplett durchgespült. Und die Kopfhaltung ist das Entscheidende. Mhm. Weil da musst du wirklich aufpassen, was du gesagt hast mit dem, dass du vielleicht versehentlich was schluckst auch. Ne? Passiert halt mal, aber man gewöhnt sich. Ich achte auf das, was ich schlucke. René? Ich möchte ganz kurz, also die für euch da draußen, die Unterhaltung wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam sein. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, was passiert hier gerade die letzten 10 Minuten. Ja. Ich möchte auflösen. Aus dem Leben. Ich glaube ganz ehrlich, dieses Gespräch wurde von Marc ganz bewusst jetzt hier initiiert, weil es eine versteckte Promo-Aktion ist. Der Marc ist nämlich offensichtlich gerade auf Promo-Tour. Hat das nicht räumlich abgesprochen? Nein. Für das Album Immer der Nase nach, was ab dem 21. Januar auf Spotify zu hören ist und wo er eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Ist das eine der Grund, ganz Marc? Unbedeutende. Nein. Ich habe Aktien gekauft. War Zufall oder was? Das wäre ja, absolut. Ja, also zu dem Thema sagen wir nächsten Podcast was. Also Und du weißt doch, René, wenn es kein Zufall wäre, würde ich es nicht sagen. Ja. Vielleicht habe ich auch einfach nur Aktien der Firma M-San erworben. Das ist die führende Firma, die irgendwie diese Nasenduschen-Sets irgendwie verkauft. Dazu übrigens ein Lifehack, ganz wichtig, bevor ich es vergesse. Mhm. Und zwar kriegt man nämlich nicht nur diesen Plastik-Apparillo, sondern man kriegt dann auch so kleine Salzpäckchen. Und die HNO-Ärztin wurde nicht müde, mir zu erklären, wenn die Salzdinger da mal alle sind, musst du da nicht nachkaufen. Du kannst einfach irgendwie 1 Liter Leitungswasser nehmen und dann machst du da 9 Gramm handelsübliches Kochsalz rein. Gründlich durchrühren. Danke für diese Information. Gut. Ich habe immer Kochsalz genommen. Ja. Natriumchlorid. Ganz genau. Das ist das Zeug, was man frisst. Ja. Ansonsten, also wie gesagt, ich nutze immer die von den Drogerien und das ist eigentlich okay. Gut, alles, also, was Marc damit sagen wollte, ab 21. Januar auf Spotify immer der Nase nach, hört rein. Ja. Ich bin mir sicher, wir können nächste Woche zusammen, übernächste Woche alle zusammen da reinhören hier im Podcast. Also, es lohnt sich auch, übernächste Woche hier einzuschalten. Und damit sind wir durch. Ja. Nein, es geht natürlich noch weiter. Und wir drücken dir natürlich die Daumen, Marc, dass du da Besserung erfährst und. Ja, genau. Ich muss natürlich noch. Immer locker noch durch die Nase atmen kann. Ja, genau. Ich muss natürlich noch darauf eingehen, was René gesagt hat. Herzlichen Glückwunsch zur Nasen-OP. Ich mache den ganzen Rums jetzt natürlich, weil. Ich kriege da noch einen Anruf. Weil ich natürlich die OP vermeiden möchte. Oder besser gesagt, ich habe zur HNO-Ärztin gleich gesagt, ich werde operiert. Cool, wann geht's los? Und sie hat dann aber gesagt, das ist immer eine Belastung für den Körper. Wir wollen erstmal gucken, ob wir das nicht irgendwie so wegkriegen. Und die Nasendusche allein hilft da natürlich nicht. Sondern ich bekomme zusätzlich Nasenspray. Das ist kortisonhaltig. Muss ich dann 2x am Tag machen. Mhm. Das ist wie soll man sagen, das ist so die übliche Vorgehensweise, die übliche Behandlungsweise und sie konnte mir auch versichern, dass das keine Nebenwirkungen hätte. Und als drittes, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist eine wahnsinnige Umstellung, weil ich jetzt so viele Sachen mit meiner Nase irgendwie anstellen muss, was eben sehr ungewohnt ist und das ist auch sehr viel, weil ich muss 2x am Tag diese Nasendusche machen, muss ich 2x am Tag diese Stöße mit dem Cortisonmittel in die Nase geben und darüber hinaus mehrmals am Tag, quasi je nach Bedarf, habe ich dann noch ein zusätzliches Nasenspray auf Basis von Sesamöl, was dann also offensichtlich die Schleimheit heute da irgendwie benetzen soll, damit das da irgendwie nicht so austrocknet durch das viele Salz, Befeuchtung, sowas in der Richtung. Und das machst du alles, damit eben nicht operiert werden muss. Also ich muss jetzt erstmal 4 bis 6 Wochen machen. Dann muss ich auch noch zum CT gehen, um dann zu gucken, nachdem ich das ein paar Wochen gemacht habe, ob sich das alles so zurückgebildet hat, wie es soll. Also das Cortison nimmst du, um quasi diese entzündliche Wucherung, diese Polypen, wieder zurückzubilden. Ja? Also ob das dann wieder auf Null geht, keine Ahnung. Also ich halte dir unsere Hörer da gerne auf dem Laufenden. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Dann erst nach dem CT wird dann entschieden, ob ich tatsächlich unter das Messer komme und eine komplett neue Nase dann mit nach Hause nehmen darf. Ist doch schön, wenn man was hat, worauf man sich freuen kann, oder? Ja. Absolut. Also, wir hoffen es mal, dass du drumherum kommst, weil ich glaube, ja, ich mag meine also Nase jetzt auch mal auch. Ohne Witz. Ja, es ist nicht so einfach, so eine Nasen-OP. Und wenn man jetzt schon Probleme mit der Luft hat, ist es natürlich nach so einer Nasen-OP noch schlimmer. Also ich kenne auch Leute, die sich zum Beispiel, wie du hast gesagt, die Nasenscheidewand ist schief. Die haben sich die auch begradigen lassen. Und ja, sieht schon nicht schön aus. Und dann die ersten Wochen sind schon nicht ohne, ne? Also du sprichst in Rätseln. Du darfst gerne etwas konkreter werden. Was ist denn da nicht so schön? Ja, du hast im Prinzip die ganze Zeit einen Verband, einen Gips teilweise auch um. Ne? Du musst natürlich bei der Nase höllisch aufpassen. Jetzt mach ich doch keine Angst. Nein. Genau, ich freue mich. Der Gips ist ja nur auf der Nase, nicht im ganzen Gesicht. Aber wie es halt immer so ist nach der OP, du musst halt vorsichtig sein, weil da dürfen ja keine Bakterien und so weiter rein. Ne? Ist ja eine offene Wunde unter Umständen. Also ja, versuch drumherum zu kommen. Aber deine Ärztin wird dich ja beraten. Und zwei kleine Sachen habe ich noch. Also erstmal noch der Disclaimer für euch an den Empfangsgeräten. Lasst euch von eurer Ärztin beraten. Nasenspray und Tropfen können abhängig machen. Also in Maßen nehmen, wenn überhaupt. Und ansonsten nur noch richtig viel. Nach ärztlichem Rat. Ne? Und das zweite Mal, was ich dir total empfehlen würde, mach Urlaub an der Ostsee. Mach mal 2 Wochen an der Ostsee Urlaub und dann sagst du mal, ob du da besser Luft gekriegt hast. Du, geht auch Nordsee? Ist egal. Besser sogar. Ja. Ah, okay. Ja? Na? Weil das habe ich schon bei vielen gehört, die auch das Problem hatten, die, wenn die am Meer sind, dann haben die überhaupt keine Probleme damit. Feuchte Luft hilft auch manchmal. Eine Luft befeuchten. Marc, weil Stefan jetzt dir so eine Angst gemacht hat, die letzten Worte zu dem Thema. Ich habe mir meine Nase vergrößern lassen und das hat überhaupt nicht wehgetan. Sehr schön. Auch übrigens, was das Thema Urlaub an der Küste angeht. Es gibt in Berlin einige sogenannte Salzgrotten. Ich habe eine kennengelernt in Lankwitz, das war das Jadehaus, das gibt es in der Form leider nicht mehr, also die Bezeichnung gibt es zwar noch, aber das ist jetzt irgendwie eine Begegnungsstätte, aber die Salzgrotte unten im Keller sollten sie eigentlich noch haben, also sie haben sich Kellerräume komplett mit Himalaya-Salz ausgekleidet und dann gibt es da eine Anlage, da wird dann so ein bisschen Wasser so vernebelt, ja, also du hast da eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit da drin und da kannst du dich da einmieten, was ich kostet Stunde, weiß ich nicht wie viel, auf jeden Fall hast du da so ein paar Liegen, da ist auch recht kühl drin, wirst du richtig schön eingepackt und gibt es ein bisschen nette Sphärenklänge, irgendwie so ein bisschen Musik und dann packst du dich da hin und schläfst dann quasi ein für eine Stunde oder so. Und diese Stunde dort ist wie ein Tag am Meer für den Organismus, für die Atemwege. Also wer es scheut, sich mal für 2 Stunden in Zug zu setzen, um an die Ost- oder Nordsee zu fahren. Also finde ich cool. Das ist da auch dieses Floating, ne, sagt man doch dazu, wo man halt Nein, das ist was völlig anderes. Aber es kann man auch in diesen Sachen machen, ne? Also ich kenne hier bei mir um die Ecke in Kaulsdorf die Salz-Lounge und das ist auch sowas, ne? Wo man, da kannst du zum Beispiel dich eine Stunde in so ein Salzbad legen, wo du halt auf der Oberfläche schwimmst, weil Salz hält dich ja oben, wie im Toten Meer, ne? Oder Rotes Meer? Im Toten Meer, genau. Und genau, da bleibst du ja oben, wenn auf der Oberfläche. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Erholungserlebnis halt, ne? Ja. Genau wie du sagst. Es gibt auch so eine, ich war da, ich glaube in Osnabrück war ich mal in so einem Ding, so ein Sohle, keine Ahnung, ist ganz komisch, das ist ein Holzbau und der ist an den Seiten mit Tannenzweigen oder mit, keine Ahnung, mit irgendeinem Nadelgehölz und da drin ist es ganz hohe Luftfeuchtigkeit und da wird irgendwie auch Salz produziert und dann gehst du eben auch rein und atmest da ein paar Mal durch. Ich glaube, das heißt irgendwie Sohle, irgendwas mit Sohle. So ein Sohlebad irgendwas, genau. Ne? Oder Gradierwerk, ich weiß es nicht mehr. Also, genau. Ja, und wie gesagt, hohe Luftfeuchtigkeit, man sagt ja, im Winter hat man immer so mit der Nase zu tun und vor allem ist sie dann, die Schleimhäute sind trocken und so und da hilft dann, die Luft zu befeuchten. Ja. Wegen der Heizungsluft im Büro, in den Gebäuden. Oder zu Hause. Ja. Gut. Genau. Sind wir durch mit dem Medizinthema? Ich denke auch. Da habe ich ja mit meiner Einleitung heute voll einen Volltreffer gelandet, René. Ja, ja, und wir haben 5 Nasen-OPs verkauft zwischendrin noch. Genau. Ja, okay. Also, wie gesagt, Marc, viel Erfolg. Halt uns auf dem Laufenden. Und für euch, liebe Zuhörer, genau. Danke, Marc. Schön, genau, wenn sich Marc seine Stimme jetzt verändert, dann liegt es wohl an seiner Behandlung. So, ich hatte eine übrigens, die Nase-OP ist gut gelaufen. Genau, ja, wir machen uns lustig, aber ich glaube, wenn man betroffen ist, dann ist es schon nervig, definitiv. Ne? Ja, von daher, jetzt gibt es die Kontaktmöglichkeiten und danach geht's weiter. Haltet oder klärt mich mal kurz auf mit Filmtipps, oder? Gleich? Ja. Wollen wir sofort mit Filmtipps? Nicht noch irgendwie ein bisschen, ja, was klar. Aktuelles? Ja, okay. Ja, wir überlegen uns das. Wir überlegen uns das jetzt gleich in der Pause, in der kurzen. Genau. Also bis gleich. Irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. So, damit wir es hinter uns haben, Marc, du wolltest unbedingt das Unwort des Jahres loswerden. Deine 30 Sekunden laufen jetzt. Marc präsentiert das Unwort des Jahres. Unwort des Dieses Jahres. Dieses Jahr. Bitteschön. Habe ich doch gesagt. Ich fange doch mal von vorne an. Marc präsentiert das Unwort des Jahres. Das Unwort des Jahres. Dieses Jahr 2021. Pushback. Schaltet auch nächstes Jahr wieder ein, wenn es heißt. Marc präsentiert das Unwort des Jahres. Bis dahin, tschüss. Ich habe zum ersten Mal dieses Wort gehört, Pushback. Ja, da musst du nochmal erklären, was dahinter steckt. Ja, kann ich dir sagen, und zwar am Airport. Pushback ist der Moment, in dem das Flugzeug, wir hatten es schon ein paar Mal in anderen Ausgaben besprochen, das Flugzeug hat keinen Rückwärtsgang. Deswegen muss es, wenn es vorwärts in der Parklücke steht, nach hinten geschoben werden. Diesen Vorgang nennt man Pushback. Und dafür gibt es den sogenannten das Pushback-Car. Das ist ein PS-Monster vom Herrn. Das greift quasi das Vorderrad, hebt das Vorderrad hoch und fährt das Flugzeug auf seinen Hinterrädern. Genau, Pushback, fertig. Das und warum ist das jetzt das Unwort des Jahres? Autos. Auf dem Flughafen. Aber das ist natürlich nicht damit gemeint. Das wisst ihr ganz genau. Aber was gibt's denn noch für Pushback? Mit Pushback, Stefan, möchtest du etwa andeuten, dass jemand dieses durchaus renommierte und seit Jahren etablierte Wort zweckentfremdet hat? Fahrzeug. Für etwas völlig anderes. Ja. So ist es. Denn hier geht es um das Thema Migranten. Ja. Nämlich das Zurückdrängen der Migranten an die Grenzen. Und zwar, ich kann es ja kurz mal zitieren, das Zurückdrängen von Migranten von den Grenzen ihres Ziel- bzw. Transitlandes. Dies wird in vielen Fällen als illegal betrachtet. Während der Migrationskrise 2021 an der Grenze zwischen Belarus und der Europäischen Union führten polnische Grenzbeamte Flüchtlinge, die Grenze übertreten hatten, auf die belarussische Seite zurück. Die Unwort-Jury kritisiert die Verwendung des Ausdrucks, weil mit ihm ein menschenfeindlicher Prozess beschönigt wird, der den Menschen auf der Flucht die Möglichkeit nehme, das Asylrecht wahrzunehmen. Der Einsatz des Fremdwortes trage zur Verschleierung des Verstoßes gegen die Menschenrechte und das Grundrecht auf Asyl bei. Genau. Mit dem Gebrauch des Ausdrucks werde zudem die Gewalt, die mit dem Akt des Zurückdrängens verbunden sein könne, verschwiegen. Die Jury kritisiert ausdrücklich die in den Medien unreflektierte Nutzung dieses Wortes, auch bei Kritikerinnen der Maßnahmen. Ja, also ganz ehrlich, ich verstehe diese Worte des Jahres, verstehe ich überhaupt nicht. Also ich verstehe nie das Jugendwort des Jahres, ich verstehe nicht das Wort des Jahres, nicht das Unwort des Jahres. Es sind immer Worte, die ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. ich kann mich jetzt an diesen Begriff jetzt auch nicht so direkt in den Medien erinnern. Habe ich vielleicht nicht wahrgenommen bei der ganzen Corona-Scheiße. Ich habe es schon das eine oder andere Mal gelesen und gehört und ich kann die Kritik daran durchaus nachvollziehen. In eigenen Worten zusammengefasst und extrem verkürzt. Es geht einfach darum, dass ein menschenunwürdiger Vorgang einfach mit einem Wort umschrieben wird, was völlig harmlos klingt. Das wird der Sache einfach nicht gerecht. Und was sich dann in den Medien etabliert und sozusagen als Standardbegriff für dieses Thema dann genutzt wird. Es geht, ne, in den allgemeinen, also, Sprachgebrauch über. Belarus-Krise kenne ich, ja, klar. Genau. Aber, ne, dann ist doch, müsste doch so ein Wort wie zum Beispiel Fracking, oder wie ist es? Fracking? Was? Na, hier dieses mit dem Wasser. Da wurde ja auch Fracking? Ein englisches Fracking, Wasser. Was war denn das? Wasserverschmutzung, Fracking. Fracking. Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Okay, nee, gut, dann ist genau wie mit Pushback. Also ich habe dieses Wort Fracking irgendwie immer gehört, was mit Wasserverschmutzung zusammenhing. Da kann man ja auch sagen, dass das ein Unwort ist. Das ganze Konzept ist doch ein Unkonzept, Fremdworte zu benutzen, um zu verschleiern, was dahinter steckt. Das gibt doch zum Beispiel auch hier dieses Trafficking, was irgendwie mit dem Verschleppen von Frauen zu tun hat. Das ist jetzt auch ziemlich, zumindest in meinem Dunstkreis, oft rumgegangen. Wo ich mich auch frage, warum man dann so ein Fremdwort benutzt, was nicht zu verstehen ist. Völlig cringe, egal. Völlig cringe, ja. Gut. Okay, Unwort des Jahres abgehakt. Ja, blödes Thema. Genau. Ja, nächstes blödes Thema. Dann kommen wir jetzt meinetwegen gerne zu den Filmtipps. Jawohl. Ja. Und dann würde ich vielleicht gleich mal loslegen. Unter euch, genau, die freuen sich schon drauf. Wir haben diesmal, na, warte mal ab, müssen wir dazu sagen, zwei Tipps, die weder von Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus kommen. Vielleicht schaffen wir noch einen dritten, der trifft es dann wieder. Sondern wir haben zwei Filmtipps, die in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten zurzeit ausgestrahlt werden. Ist ja meistens zum Jahresanfang so, dass hochkarätige Mehrteiler gezeigt werden. Da hatte René die Idee, mal drüber zu sprechen. Und das haben wir dann halt ergänzt. Und zwar geht es um die zwei, soll ich kurz die Filmtitel nennen, damit die Leute schon mal wissen? Vielleicht wissen sie jetzt schon die ersten. Es geht um den Mehrteiler Eldorado KDW, Jetzt ist unsere Zeit, und um den Palast. Genau. Und ich würde mal anfangen mit Eldorado KDW. Das Coole ist, dass beide Filmtipps einen Berlin-Bezug haben. Denn deswegen kommen die auch heute vor hier. KDW steht für Kaufhaus des Westens. Okay, und für unsere, lasse uns unseren touristischen Job hier noch erfüllen. Wie kommt man am besten zum Kaufhaus des Westens? Mit dem Bus oder mit der U-Bahn? Zum Wittenbergplatz? Mit der U-Bahn, Wittenbergplatz. Älteste U-Bahn-Linie Berlins, 1907 befahren. Und da sind wir auch schon beim ersten Ding. Also diese Sendung KDW, Eldorado KDW, ist ein bisschen schwierig, weil sie ist nämlich sehr, sehr widersprüchlich in ganz, ganz vielen Aspekten. Aspekt Nummer eins, die KDW spielt in den Jahren zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Nazi-Herrschaft, also in den goldenen 20ern. Aber der aufmerksame Zuschauer wird das eine oder andere oder ganz viele moderne Fahrzeuge auf den Straßen sehen. Da sind die neuesten U-Bahnen, da sind die neuesten Autos. Ja. Ein Tesla fährt da rum. Unter anderem der Prius als Taxi. Also das ist die Graffiti an den Wänden, die Leute sind tätowiert. Ja, genau. Also das ist ein Widerspruch, der erstmal sehr komisch wirkt. Laut Regisseur, übrigens Julia von Heinz, ist die Dame, der wir das zu verdanken haben, diese Geschichte. Die hat gesagt, es liegt wohl daran, dass sie wollten die Straßenbefüllung widerspiegeln, wie sie damals war. Und das hätte einfach keinen Sinn gemacht, die Straßen zu sperren. Und deswegen haben sie gesagt, bevor wir da immer 20 gleiche Autos durch die Szene fahren lassen, nehmen wir die richtigen Autos mit. Ich finde es ganz cool, weil irgendwie wird das Ganze dadurch auch zum Konzept. Da gibt es noch andere Widersprüche. das Thema ist ja KDW. Jetzt würde man erwarten, oh, die Geschichte des KDWs als Serie ist ja super interessant. Ja, denkst du, es geht es geht auch sehr hauptsächlich um eine lesbische Liebesgeschichte. Auch das noch. Ja, in dem Zusammenhang habe ich gleich was ganz Interessantes noch rausgefunden, aber noch ein paar Widersprüche, die mir aufgefallen sind. Die KDW-Darsteller oder die KDW-Hauptcharaktere sind der Gründer des KDWs, der Herr Jahndorf. Sein Sohn spielt mit, das sind echte Charaktere, aber die anderen Charaktere, die Frauen, sind fiktiv. Dann ist es so, bei den Frauen ist eine, die sehr arm ist, eine, die sehr reich ist. Bei den Männern, was schüttelst du den Kopf? Ich hab das ganz intensiv analysiert. Du willst nur wissen, ob man es gucken soll oder nicht, ne, Marc? Mir saß nur der Schalk im Nacken. Ich habe leider etwas zu intensiv gerade zugehört und hatte etwas Kopfkino bezüglich dessen, was du gesagt hast. Ach so, hast. Ja. So. Dann, du hast es dann, bildlich vorgestellt alles. Ja, pass auf, dann können wir abkürzen, weil fürs Kopfkino bei den Dreharbeiten wurde ein Intimitätscoach engagiert. Es gibt nämlich sehr heftige Szenen. Und ihr könnt euch ja mal darüber informieren, was ein Intimitätscoach im Detail ist. Also ganz grob nur, der ist dafür da, dass erotische Szenen so koordiniert werden, dass keine sexuelle Belästigung stattfindet. Und das ist tatsächlich immer dann notwendig, wenn es für den Zuschauer augenscheinlich richtig zur Sache geht. Ich glaube, die Serie ist auch erst ab 16 Jahren. Also da ist einiges an nackter Haut zu sehen. Und es ist ein Wunder, dass die ARD sich diesem Thema Homosexualität tatsächlich so angenommen hat und diesen Sechsteiler auf Sendung geschickt hat zum Ende des Jahres und aktuell halt in der Mediathek. Also ich muss sagen, ist schwierig zu sagen. Also ich denke mal, der Hälfte wird es gefallen, der anderen Hälfte wird es nicht gefallen. Ich fand es sehr experimentell, aber habe es auch ohne Mühe durchgeguckt von vorne bis hinten. Jeweils 45 Minuten pro Folge. Ja, also hier in der Beschreibung zu der Serie steht halt, wie du schon sagst, ne, das Berliner Nachtleben beginnt sich durch Emanzipation und sexuelle Offenheit zu definieren, doch bald wird die politische Radikalisierung spürbar. Also ich weiß nicht, also ich habe immer so meine Probleme mit diesem Film. Ich tue mich immer schwer, sowas zu gucken. Also auch von den 20er Jahren ist nicht meine Zeit. Und René, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten mal einen Kollegen, der voll auf die 20er Jahre beziehungsweise seine Frau abgefahren ist, ne? Ja, wir waren mal auf einer 20er Jahresparty. Genau. Ja. Aber da ging es nicht so wie in der Beschreibung. Da ging es leider nicht so zu, nein. Aber Stefan, ist dein Problem, dass das eine deutsche Serie ist oder liegt es an der Zeit? Mit deutschen Serien habe ich keine Probleme, aber ja, so die Zeit gefällt mir nicht. Ich will eher was Modernes gucken. Ja. Aber also es ist halt eine Geschmackssache, wie bei jedem Film. Das Pendel schlägt da wirklich in beide Richtungen extrem aus, also in jeder Hinsicht. Das ist von sehr, sehr sinnlich bis absolut schräg und schrill. Das ist von historisch korrekt bis absolut historisch inkorrekt. Also da stimmt halt vorne und hinten nichts. Klingt anstrengend. Also man sollte aufpassen. Ja, man sollte aufpassen, wenn man es guckt, also dass man nicht glaubt, dass das mit der dass da wirklich alle Fakten originalgetreu sind. Das stimmt halt nur die Hälfte. Das Problem ist, dass es nicht den Sehgewohnheiten entspricht. Jahrzehntelang versuchen die Regisseure und die Filmemacher eben die Immersion dadurch aufrechtzuerhalten, indem sie möglichst authentisch darstellen. Und dieses Konzept wird hier offensichtlich nicht gefahren, ein komplett alternativer Ansatz, aber das macht die Sache auf der anderen Seite natürlich umso spannender. Du kannst ja mal aus eigener Erfahrung sagen, wie du das so wahrgenommen hast. Stört dich das, dass das so eben so wider der normalen Sehgewohnheiten läuft, oder ist es okay? Es war so ein bisschen, ich weiß nicht, habt ihr Romeo und Julia gesehen mit Leonardo DiCaprio? Das war für mich auch so ein Film, der eigentlich ein Kinoblockbuster ist und plötzlich ist da eine Tonalität, die nicht zeitgemäß ist. Also die natürlich der Zeit von damals entspricht, aber die irgendwie auch so im Widerspruch zu diesem Blockbuster steht. So habe ich das ein bisschen empfunden. Aber ich fand es nicht schlecht. Also ich habe es so ein bisschen als ein Stück Kunst wahrgenommen und ich kann einfach nur empfehlen, mal eine Folge zu gucken. dann wird man selber wissen, ob man das zu Ende schauen will oder nicht. Hm. Das hilft ja immer, ne? Also du hast alle 6 Teile gesehen, ist ein 6-teiliges Drama. Kannst du vielleicht noch sagen, ob man da bekannte Schauspieler wiedererkennt? Also ich vermute mal, dass der Großteil sowieso keine deutschen Schauspieler kennt und also mir ist keiner aufgefallen, den man kennt. Also von denen nicht mal die Hauptdarsteller. Ich hatte die Hauptdarsteller mir tatsächlich in der International Movie Database mal angeschaut, um zu sehen, ob die möglicherweise noch in anderen Filmen oder mir aus anderen Filmen geläufig sein sollten, aber das ist nicht der Fall. Hm. Ging mir auch so. Ich habe ja hier in Vorbereitung auf die Sendung da ein bisschen reingeschaut und habe jetzt auch von den Namen her nichts gefunden, wo ich sage, ach ja, den kennt man irgendwie, der ist bekannt. Kann man sich aber auch täuschen, ne? Eine Sache hat es nur mit mir gemacht. Ich bin mir unsicher, ob ich schon mal im KDW gewesen bin. Also nachdem ich gesehen habe, dass das KDW am Wittenbergplatz liegt, war ich mir da noch unsicherer. Wahrscheinlich war ich nur im Lafayette in der Friedrichstraße. Der Kaufhaus ist Kaufhaus. Kaufhof am Alex. Ich werde auf jeden Fall mal zum KDW fahren. Wenn ihr schon im KDW wart, dürft ihr euch nicht über die Innenausstattung wundern, weil die ist tatsächlich in dem Film etwas anders. Die wurde nämlich in der englischen Botschaft, der ehemaligen englischen Botschaft in Budapest gedreht. Mhm. Überhaupt wurde die komplette Serie in Budapest gedreht, bis auf ein paar Tage. Ja, bis auf ein paar Tage in Berlin. Und das ist schon dann ganz witzig, wenn du wirklich siehst, da ist ja das Alexa im Hintergrund, da ist ja der Bahnhof Alexanderplatz, ne? Ich weiß gar nicht, ob man den Fernsehturm auch sieht. Genau, also ja, das KDW gucke ich mir auf jeden Fall an, weil es ist das größte Kaufhaus Europas. Hm. Ja, dann vielleicht schaffen wir das ja mal zu einer Podcast-Aufzeichnung ins KDW. Das werden wir hinkriegen. Ja. Oder zumindest vor das KDW. Ja. Ja? Wir werden oben in der Lebensmittelabteilung aufzeichnen. Die ja weltberühmt ist, diese Lebensmittelabteilung. Ja, was habe ich das gelesen? Machen wir. Na? 300.000 300 Obstsorten und 380.000 Artikel im Angebot. Ja, also ob lebensmitteltechnisch, du gehst zu deinem normalen Discounter top. Und wenn es da irgendetwas eben nicht gibt, dann fährst du ins KDW. Da gibt es dann. Ja, darfst nur die Kreditkarte nicht vergessen. Ja. Wenn der Aldi keine Jakobsmuscheln hat oder keine Austern. Ja, wenn sie bei Aldi gerade mal aus sind. Richtig, richtig. Also du würdest sagen, René, Daumen hoch, mittel oder runter? Daumen mittel, okay. Marc, sag doch mal was zu den Bewertungen, die stehen ja auch hier. Was sagt denn die Internet-Community zu dem? Die International Movie KDW. Database, vielen bekannt unter ihrem Kürzel IMDb, hat 179 Bewertungen zusammengetragen und die Community, die dahinter steckt, bewertet mit 5,4 von 10 möglichen Punkten. Bei Google, ja, siehste, mittel. Das ist durchaus, ja, mittel, genau. Also mittel. Ich weiß nicht, was jetzt irgendwie da so der normale Durchschnitt ist, aber 5,4 von 10 klingt jetzt nicht so prall. Anders sieht es bei Google aus. Dort haben wir über 40.000 Bewertungen zu verzeichnen und die ergeben auf der Skala von 1 bis 5 immerhin 4,3. Das ist gut. Das ist dann schon viel besser. Ich muss dazu sagen, wir haben das empfohlen gekriegt bekommen und einen Tag später hat die Empfehlende sich gemeldet und gesagt, ey, Entschuldigung, dass ich euch das empfohlen habe, das ist ja ein Lesbenporno. Ach je, das okay. Muss nichts Schlechtes sein. Wir sind auch ja, das, was das angeht, äußerst weltoffen. Ich habe nur den sinnlichen Aspekt gesehen und es ist, also das Thema ist wirklich vordergründig und ich denke, Daumen hoch, dass man sich auf der ARD mit diesem Thema so auseinandersetzt und das in die Öffentlichkeit bringt. Das hat, glaube ich, noch nicht genug Öffentlichkeit. Heißt es eigentlich, dass der Film in der Mediathek erst ab 22 Uhr verfügbar ist? Nein. Okay. Dann kommen wir nun zum nächsten Filmtipp. Genau. Hier muss man dazu sagen, den haben wir drei noch gar nicht gesehen, ne? Doch, ich habe die erste Folge gesehen. Ach, hast du ja. Okay, dann kannst du ja ein bisschen dazu beitragen. Und zwar kommen wir jetzt nach der ARD zum ZDF. Da gibt es hier nämlich auch eine 6-teilige Serie, ein 6-Teiler, ein Event-Movie, Der Palast. Und Der Palast, wenn wir an Berlin denken, was für einen Palast kennen wir denn? Palast der Republik. Und den Friedrichstadtpalast. Ganz genau, der Friedrichstadtpalast in der Friedrichstraße, ne? Mhm. Genau. Ja, und dieser Film spielt zur Zeit der Wende, also so 1988 Folgejahre, und ist sozusagen dementsprechend eine Ost-West-Geschichte. Und zwar geht es darum, dass eine Tänzerin im Friedrichstadtpalast arbeitet und dort für ein Jubiläumsbühnenprogramm probt, weil der 40. Geburtstag der Deutschen Demokratischen Republik steht an. Und bei der Vorstellung wird sie zufällig von ihrer Zwillingsschwester beobachtet. Und da geht die ganze Geschichte los. Erinnert so ein bisschen an das doppelte Lottchen von der Geschichte her. Steht auch so in der Beschreibung. Und die beiden treffen irgendwann aufeinander und merken, hey, wir sind ja Schwestern, aber warum wohnen wir denn einer im Osten, einer im Westen Deutschlands? Und dann geht die ganze Geschichte los. Also dann versuchen die halt so ein bisschen die Familiengeschichte herauszufinden, tauschen ihre Rollen, also deswegen auch das doppelte Lottchen. Und die Frage ist natürlich, wie geht der Fall aus und was passiert zum Beispiel dann, wenn die Mauer geöffnet ist? Ne? Wie geht das Leben von den beiden weiter? Mehr wollen wir dazu nicht verraten. René kann ja kurz seinen Eindruck vom ersten Teil berichten. Oder vielleicht auch da was zu sagen, wie die Kulisse ist. Weil du hast ja in dem anderen Film gesagt, das ist sehr, spielt zwar in den 20er Jahren, aber doch mit heutigen Elementen, sage ich mal. Wie ist es dort? Du hast jetzt schon ganz schön gespoilert, ist mir aufgefallen, weil ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe nicht gesagt, wie es ausgeht. Filmtechnisch ist es, hat es nicht so eine harten Ausschläge. Ne? Also das ist, da fühlt man sich nicht ganz so verstört. Ich fand's teilweise, ich hatte ehrlich gesagt nachgeguckt, ob die Schauspielerin, die tatsächlich eine Doppelrolle spielt, was aber sehr gut gemacht ist, weil im Film dachte ich wirklich, es sind Zwillinge, aber es ist nur eine Schauspielerin. Svenja Jung ist mir auch das, nicht ne? bekannt. Mhm. Aber wer da bekannt ist, ist die Darstellerin. Oh, woher haben wir die? Ah, da ist eine Darstellerin, die ist berühmt. Anja Kling, meinst du? Wo hat die mitgespielt? Weiß nicht. Ja, irgendeine Schauspielerin ist uns ins Auge gestochen und wir dachten, die ist doch total bekannt. Woher kennt man die? Und jetzt ist es mir glatt wieder entfallen. Wie gesagt, erste Folge ist jetzt erstmal interessant. Die Story wird gerade aufgebaut. Ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Teilweise dachte ich, ist es ganz schön hingeschauspielert. Also da war ich nicht so überzeugt. Teilweise ist aber dieselbe Schauspielerin wieder richtig authentisch und du denkst dir, da hast du eine Berliner Göre vor der Nase. Also das Thema Ost-West geht natürlich immer. Ne? Man sieht ein bisschen was von Berlin, kriegt ein bisschen einen Einblick in diese Ostalgie. Von daher kann ich jetzt noch nicht sagen, ob es schlecht ist oder nicht. Ich weiß nur, dass es in der Community besser bewertet ist als KDW. Von daher würde ich da an dem deutlich Punkt, genau, das würde ich schon mal eine Empfehlung aussprechen, definitiv. Dann würde ich jetzt komplettieren gleich mit den Statistiken. Ja, gerne. Die IMDb hat 129 Bewertungen, die insgesamt auf 7,2 von 10 kommen. Bei Google finden sich 63 Bewertungen, die derzeit bei 4,8 von 5 liegen. Krass, wie unterschiedlich das insgesamt ist, ne? Also auch von der Anzahl der Bewertungen, schon sehr interessant. Ja. Bekannte Schauspieler, muss man noch sagen, Heino Ferch spielt damit. Und Friedrich von Thun. Und jetzt habe ich sie, Louise Beaufort. Oder Beaufort, weiß ich nicht, wie sie heißt, aus dem Club der Roten Bänder. Ah, okay. Das war sie. Sagt mir beides nichts, aber Club der Roten Bänder sagt mir was, ja. Nö. Marc. Ich kenne nur die halt mit dem roten älter. Halsband. Das ist was anderes. Die mit dem roten Halsband, ja. Genau. Ja. Also auf jeden Fall aus Renés Sicht eine klare Empfehlung. Eine deutlichere, genau. Und ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, wie ihr das fandet. Wenn ihr Lust habt, dann die Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja. Und wie gesagt, beide Serien, ARD und ZDF, auch in der Mediathek zu sehen. Und von daher kann man das jederzeit schauen. Genau. Außerdem zahlt ihr eh dafür. Das finde ich übrigens, ja, stimmt, ja. Also ich würde mir, wenn ich die beiden Filme vergleiche, den Palast eher angucken, weil ich glaube, so um die Wendezeit gibt es auch tolle Aufnahmen immer, ne? So vom Grenz, von den Grenzübergängen und wie die Leute da irgendwie von Ost nach West gehen. Das finde ich spannend. Also der Tränenpalast ist drin vorgekommen. Den kann ich übrigens fast mehr als die Serie empfehlen. Wenn ihr mal an der Friedrichstraße seid, geht in den Tränenpalast. Die Besichtigung ist kostenlos und da kann man nämlich durch diese schmalen, da sind so schmale Räume, wenn sie so mega schmale Umkleidekabinen, wo dann dahinter ein Soldat stand und den Ausweis kontrolliert hat von oben. Ne, der steht erhöht und guckt dann von oben auf dich herab und so. In den Ecken sind Spiegel, damit er dich von allen Seiten sehen kann. Das kann, sieht man in der Serie, kann man sich aber in echt definitiv auch mal oder sollte man sich unbedingt mal anschauen. Dann nehme ich mir seit Jahren vor. Ich meine, ich arbeite da ums Eck. Ja, dann schleifen wir dich da mal hin. Genau. Ja, sehr, sehr gerne, weil ich habe bisher niemanden gefunden, der das mit mir machen wollen. Was da auch sehr schön ist, also du hast nicht nur, dass du durch diese Kontrollposten durchlaufen kannst, wo dann wirklich die Tür links und rechts zugemacht wurde, du hast auch den damaligen Durchgang so angedeutet in den Bahnhof rein. Der geht natürlich nicht mehr in den Bahnhof, sondern der endet mit einer Glasscheibe und du läufst quasi durch den Durchgang und stehst dann vor einer Glasscheibe und siehst dann den Bahnhof und siehst, wo ungefähr der Zugang in den damaligen Bahnhof Friedrichstraße war. Ja. Und ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an der Friedrichstraße an diese Metallwand, die in der Mitte auf den S-Bahn-Gleisen? Erinnere mich da noch richtig doll dran. Man sieht heute nur noch, dass die Gleise unterschiedlich hoch sind, ne? Das war die Grenze. Auf der einen Seite kam die Bahn aus dem Osten, auf der anderen Seite so aus dem Westen. Krass, du wusstest, da sind hautnah auf der anderen Seite die Leute. Also so nah bist du ja als Ossi nicht an den Westen gekommen. Gibt es auch schöne Dokumentationen. Kann man echt empfehlen, wer sich dafür interessiert. Ja. Gut. Ja, also, ich glaube, für mehr Filmtipps haben wir doch nicht Zeit, Marc. Tut mir leid. Ja. Aber ja, deine Nase war ja heute so wichtig. Definitiv. Ja, du hast ja deine Nase so weit rausgestreckt heute in dieser Podcast-Folge. Und nicht vergessen, ne, am 21. Was für ein Knarr. Am 21. Januar auf Spotify. Ja, stimmt, das auch. Ne? Es ist ja auch wie eine Art Therapie hier bei uns, oder, Marc? Na ja, wenn du meinst. Für deine Nase. Ja. Aber okay, ihr wisst ja, wenn es bis jetzt nicht lustig war, dann wird es spätestens jetzt lustig. Fans unseres Podcasts, des Berlin-Podcasts, die wissen, was jetzt kommt. Nämlich jetzt kommt das Witzbattle, ein Amüsement, eine amüsante Runde, wo wir drei heitere Sachen zum Besten geben. Und zwar jeder drei Stück. Und ich hoffe, ihr habt euch vorbereitet. Natürlich. Jungs. Das ist sehr gut. Mal gucken, ob wir uns gleich auf die Schenkel hauen oder nicht. Und ich würde sagen, das Witzbattle in Folge 77 beginnt heute mal unser Marc. Na gut, wenn es sein muss. Also eins kann ich dir sagen, ich war gestern nicht besoffen. Naja, wie man es nimmt. Also du hast im Taxi ins Handschuhfach gebrüllt, dass wir noch nicht schnell genug fahren würden und der Maschinenraum doch bitte mehr Kohle nachlegen soll. Ja, er kennt es nicht. Sehr gut. Ich bin froh, dass ich vor Stefan dran bin mit diesem Witz. Sagt der Zahnarzt zum Patienten, sie brauchen eine Krone. Und der Patient, endlich versteht mich einer. Oh, das hat der René das wirklich gemacht. Weil jetzt müssen wir dazu sagen, wir haben vor der Aufzeichnung, habe ich René ein paar Witze noch vorgelesen. Ich hatte den schon auf der Liste. Nein, ich hatte den auf der Liste. Hier steht er, guck da. Der nächste auch. Ja. Okay, dann muss ich mal ein bisschen improvisieren. Es kann sein, dass wir den Witz schon haben. Ganz easy. Der Vater zum Sohn. Wie eine 6 in Deutsch. Hab doch geübt mit du. Ja, schön. Das heißt mit dich. Ja. Marc, mach rein. Ich habe gleich einen Termin. Ach so. Was? Sorry, du hast. Er ist eingeschlafen. Das ist wunderbar. Ich fange gerade an. Du musst ja sagen. Also los. Ich habe gleich einen Termin bei der Sparkasse. Ich bin so aufgeregt. Ich kriege kaum den Strumpf über den Kopf. Und die Maske. Okay, sagt der Doktor. So, dann atmen Sie mal tief durch die Nase ein. Das musste jetzt sein, oder? Der Doktor fängt an zu lachen. Der Patient so, was ist los? Und der Doktor, ich habe gerade einen fahren lassen. Okay. Hurra. Ich habe noch einen Nachtrag zu Marc, seinen Witz. Also vor Corona wäre es eigentlich unvorstellbar gewesen, dass die Frau zum Mann sagt, ich gehe mal kurz in die Bank und dann als Antwort kommt, vergiss die Maske nicht. Das ist absolut richtig. Das ist heute so. Aber ja. Das ist nicht dein Witz gewesen. Nein, der erzählt nicht. Der Witz ist lustig, komm. Genau. Jetzt Frage an euch beide. Was ist der Unterschied zwischen kostenlos oder umsonst? Also meine Schulbildung, Leute, war kostenlos, aber eure war umsonst. Applaus! War ein Witz, Leute. Ein absoluter Brüller, Stefan. Das ist ja, das läuft hier auf einem Niveau. Ich merke schon hier. Wow. Das ist ja, wir sind gerade hier ganz oben vom Niveau. Ey, du legst dich so ins das Zeug, Telefon. Als wenn dir die Witzwelt-Meisterschaft ist. Absolut. Ist auch. Also, komm, einen noch. Ring, ring, das Telefon. Ring, ring. Hallo? Ja, hallo, hier ist Müller. Ja, Müller? Ja, von Ihrer Sparkasse. Ja, warum rufen Sie mich an, Herr Müller? Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, Ihr Konto ist stark überzogen, ne? Ja, gut, Herr Müller, würden Sie mal gucken, was ich vor 2 Wochen hatte? Da waren Sie noch ordentlich im Plus. Ja, und habe ich Sie da angerufen? Ich find's gut. Ja, ist gut. Okay, meiner. Mein letzter Witz. Schatz, ich habe Kopfschmerzen. Hast du was dagegen? Nee, schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung, dass du die Kopfschmerzen hast. Mann, Mann, Mann. Ich habe eine Quizfrage. Warum legen Hühner Eier? Wenn sie, ja, sag mal. Naja, schmeißen geht ja nicht. Die würden ja sonst kaputt gehen. Stefan, es wird immer besser. Ich immer weiß, besser. Marc, es kommt ja gleich noch was. Hast es du noch ein, einen? Also der steile Aufstieg zum Witzekönig ist dir gewiss. Ja. Damit hatten wir eigentlich jeder schon 3, ne? Genau. Noch ein Bonuswitz. Wollt ihr etwa noch einen Bonuswitz? Na gut, na gut. Dip. Wie wär's? Ja, komm, kurzer. Warum heißt es Muttersprache? Na, weil Papa nie zu Wort kommt. Gut. Ja, der war gut. Okay, ich habe auch noch einen. Und zwar, was macht ein Eskimo auf einer Eisscholle? Frieren. Sehr gut, sehr gut. Ja. Nee, ich habe irgendwie, also ich habe festgestellt, ich leide eigentlich an 3 Dingen. Und zwar an Vergesslichkeit, Dings und das andere. Genau. Ja. Okay. Schade. Okay. Stefan hat im Vorgespräch so lustige Witze erzählt, aber das Problem ist, die könnten wir hier gar nicht, die müssten wir komplett piepen. Ach. Ja, genau. Da würde man nur ein. Kannst du den Witz erzählen? Erzähl mal diesen richtig krassen Witz, wo wir gesagt haben, den bringen wir definitiv nicht und lass einfach mal die kritischen Worte weg. Ich weiß nicht, welchen nein. Aber mir ist ein anderer eingefallen, weil René hat ja heute noch gar keinen Witz vom Olli gebracht. Dann tue ich das halt. Wer ist denn Olli? Genau, das sagt er jedes Mal. Der ist übrigens jetzt in Berlin die Tage, ne? Und zwar. Du also, schön. Wir kennen das ja, ne? Marc hat es mit der Nase. Es gibt aber auch viele, die es mit den Ohren haben, so Tinnitus-mäßig, ne? Und ein Kumpel hat eine Arztpraxis, die er mir empfohlen hatte, ne? Und ich sollte da einfach mal anrufen. Und da habe ich da angerufen und ist leider keiner rangegangen, nur der AB. Und dann wurde gesagt, sprechen Sie bitte nach dem Piepton. Und irgendwie scheint da keiner was aufzusprechen auf die Ansage. Ja. Hä? Ohrenarzt mit AB, Piepton, Frequenz, hört man nicht, witzig. Okay. Ich möchte an dieser Stelle einen Aufruf starten. Wir hatten einen unserer Hörer, oder aus unserem Podcast-Umfeld, den Sven. Und ich würde bitten, dass Sven nochmal den einen oder anderen Witz beisteuert. um das Niveau ein bisschen zu erhöhen. Vielleicht, Stefan, kannst du da was machen. Nimm einfach das Geld in die Hand, was notwendig ist. Wir müssen, ich glaube, die eine oder andere Witzrunde hier retten. Und ruf mich meinen Bankberater nächste Woche an vielleicht dann. Da sehe ich nur Sven. Okay, ja, werde ich nochmal machen. Er muss uns hier aus der Patsche helfen. Starte doch mal schnell einen Aufruf an Sven. Vielleicht hört er den dann. Okay, also stell dir jetzt romantische Musik im Hintergrund vor. Lieber Sven, bitte hilf uns. Schick uns Witze. Danke, war's. Bitte so melde dich. Gehört, wie Stefan sich romantische Musik vorstellt. Das klingt eher wie eine falsch beantwortete Frage bei Günther Jauch. Ja, auch wie romantisch. Ich stelle mir gerade vor, wie ich lerne dein Mädel kennen, setze mich mit dir abends auf die Couch, dann rücke ich etwas näher und drehe mich zu und mache in ihr Ohr. Da fällt mir der Witz von Marc ein, den er neulich erzählt hat. Warum Frauen immer so gut duften. Ja, genau, auf dem Niveau war der Witz, Stefan. Guck doch bitte nochmal, da war so ein richtig, richtig fieser, lustiger. Warum Frauen so gut duften? Ich hab den erzählt. Ja. Na, wegen der vielen Orangenhaut. Du bist Flirtexperte. Wie kann man denn viel Orangenhaut haben? Man kann doch nicht viel und wenig Haut haben. Wenn man wenig Haut hat, ist man klein. Wenn man viel Haut hat, ist man groß. Die Frage ist, wie viel von der Haut Orangenhaut ist. So, witzig. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hasse es, wenn ich hier irgendwelche Witze erklären muss. Es ist Zeit. Wir haben jetzt 75 Minuten knapp euch unterhalten mit spannenden Themen, paar Filmtipps gegeben, paar gute Witze erzählt. Deswegen machen wir an der Stelle, glaube ich, jetzt Schluss. Das war die 77. Ausgabe vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch bei Marc und René bedanken, dass ihr wieder Zeit gehabt habt, hier euren Teil dazu beizutragen, dass es eine unterhaltsame Sendung wird. Wir freuen uns auf die nächste Folge in 2 Wochen. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und jetzt dürfen Marc und René auch nochmal ein Schlusswort sagen. Stefan hat der Schlussworte schon immer mehr als genug, deswegen sage ich einfach nur Tschüss, bis bald. Aber ich möchte das Zitat zum Ende des Podcasts heute sagen. Wer hat das letzte Wort? Ich möchte nur das Zitat sagen, du kannst gerne das letzte Wort haben. Also, ich möchte euch in den Feierabend schicken und in die Bettruhe mit diesem Zitat. Daran zu glauben, dass am Ende alles gut wird, hilft dabei, dass es wirklich gut wird. In diesem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Applaus für dieses Zitat. Tschüss. Tschüss. Alexa, mach mir eine Stulle. Taxi. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran. Und hier sind die Outtakes. Cool, du hast ja ein Live-Bild. Sag mal was. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Stefan. Oh, Stefan. Ihr müsst mich mal ein bisschen im Auge behalten. Ich habe mir eine Kerze selber gebastelt, falls ich in Flammen aufgehe. Siehst du, ist eine gute Idee, ob ich die Kerze anzünde? Bisschen Romantik. Kurz zum Sendeablauf. Machen wir einen Filmtipp? Ja, klar. Hast du nicht aufgepasst? Yes. Nicht umsonst mich vorbereitet. Cool. Ich habe die ganze letzte Woche nur Fernsehen geguckt, um Filmtipp rauszusuchen. In diesem anspruchsvollen Fernsehprogramm, was im Moment läuft. Wahnsinn. Ich mach noch kurz die kurze Runde auf Pipi-Box und dann. Ach Leute, könnt ihr nicht einfach ein bisschen ruhiger sein, wenn ihr mit mir redet? Hä? Ein Scherz. Da darf gelacht werden. Ich bin gerade noch mal meine Witze durchgegangen. Ich habe vorhin schon alle vorgelesen, René, die ich heute bringe. Ich habe mitgeschrieben. Ja, genau. Und du bist ja vor mir dran. Scheiße. Dieses Video wird aufgrund von Internetproblemen nicht angezeigt. Klatsch. Würdest du schnell noch mal Internet kaufen? Also können wir jetzt anfangen? Oder? Bleib drin, kam oben raus. Ja. Zumindest habe ich gesehen, dass sich dein Mund dazu bewegt hat. Okay, Mädels. Sind wir soweit? Yes. Ja, muss ja. Gut. Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe. Nein, das war falsch. Weil wir haben die 77. Absolut. 77. Und ich hab's gemerkt. Aber Alter, ich sauf hier wie ein Loch und du sagst 76. Wo kommen wir da hin? wo bleibt unsere Glaubwürdigkeit? Richtig. War ein cooles Thema, fand ich. Ja, also, fand ich auch. Das ist die Zeit wert, definitiv. Ja. Ne? Scheiß auf die Politik, lass uns einen Filmtipp machen, weil das ist was anderes. Genau. Politik. Na, was denn, für dein, Politik? Na, dein Ach, Quiz. So. Ach so, ja toll, dann machen wir das nächste Mal. Und wir müssen noch das Unwort des Jahres nachreichen. Oh, ach du Scheiße. Das können wir gern, damit können wir gleich anfangen. Ja, wissen wir ja, wer das letzte Wort super hat. Ja. Ich dachte mal, du hattest die Tradition eingeführt, mit einem Quote zu enden. Ja, ja, ein Zitat brauchen wir immer. Ein Gegenquote eingefallen. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Hallo. Na, wir machen die zusammen. Oh, ich fange mal von vorne an. Es war jetzt gerade so richtig deep gefühlt und ihr macht's mir kaputt. Ich versuch's auch nochmal. Ich kann es doch schneiden. Warte. Sag's einfach nochmal. Ah, heiß. Meine selbstgebastelte Kerze. Jetzt verbrennt er. Jetzt brennt seine Bühne noch. Brennt, kannst du bitte vorher die Aufnahme speichern? Ja, warte. Also. Und hochladen. Wir reden über Marc seine Scheidewand. Du bist so doof wie Russland Großes. Das ist unfassbar. Hilfe kriege ich nicht. Stefan, viel Spaß beim Schneiden. Da werden wieder Sätze entstehen, die kein Mensch gesagt hat. Das ist wie Fernsehen, ja. Nur anders. Hallo, ihr Pimmelnasen. Ne, sowas kommt dann dabei raus. Die anderen waren zu hart. Nein, warum ist dir wirklich nicht mehr eingefallen? Sag doch mal den einen harten Witz. Ich weiß nicht, welcher das war. Der irgend so ein Frauenwitz war das. Ne, waren ja alles frauenfeindliche wo Witze. Ich deswegen, die kann ich nicht bringen. Nur frauenfeindlich. Sag doch mal, also kannst du doch piepen. Warte mal, was habe ich denn hier? Der Doktor, dick sein ist nicht gut für die Gesundheit. Sie sind zu dick. Der Mann, ich glaube, ich hole mir lieber eine zweite Meinung. Sagt der Doktor, sie sind auch hässlich. Ja, der okay ist ja okay. Da lacht er, ja? Der ist okay, ja. Den kannst du nächstes Mal bringen. Okay, den hast du super. Den hättest du auch erzählen können. Herr Doktor, ich vergesse immer alles. Seit wann haben Sie das? Seit wann habe ich was? Weil der ist auch gut. Den hast du aber auch gut nicht erzählt. Das war eine ganz andere Seite. Nee. Papa, jetzt hast du gestern noch raus im Bett mit Mama Weißwurst gegessen? Nö, wieso? Na, auf dem Nachttisch habe ich die Haut gefunden. Du erzählst völlig andere Witze jetzt. Die Pelle. Der Berliner sagt Pelle. Hast Weißwurst fressen, hast ausgezuzelt die Weißwurst. Das macht man doch nicht abends, das macht man zum Frühstück. So, René muss ins Bett. Wir kommen zum Ende. Also, stört euch, wenn ich schon den Schlafanspanz hier? Pass auf. Der Mann fragt die Frau, stört es sie, wenn ich rauche? Sie antwortet, mich wird's nicht mehr stören, wenn du brennen würdest. Genau. Ja, der ist bekannt. Aufnahme stopp in 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Ja.